schießt mein Kuss mit dem Arsch rein. Ich will es hören, mein Schrei. Die Dämme soll er platze, im Blut soll er platze. Fick den Bart, fick den Bart, fick den Bart, fick den Bart, fick den Bart, fick den Bart, fick den Bart.